Hallo, hier ist Günther Zapf. Ich glaube, ihr kennt mich alle. Kennt ihr aber auch Wrestling Replay natürlich, denn er hört ja rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wrestling Replay. Heute zu einer Vorschau des SummerSlam 2013. Es findet in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2013 statt, nämlich einmal mehr, ich glaube sogar zum fünften Mal hintereinander, aus dem Staples Center in Los Angeles, Kalifornien. Und bei mir ist natürlich bei der Besprechung zum SummerSlam auch mal wieder der Leon. Hallo. Ja, hallo Kleisi, ich freue mich ja immer, wenn ich dabei bin, aber ich denke, wenn ich heute sage, ist es mir sogar eine Ehre, dann habe ich da nicht ganz unrecht, von daher hallo. Und dann haben wir heute noch einen weiteren Mitstreiter in unserer illustren Runde. Ja, wir hatten im K-Fabe-Podcast schon mal ein Interview mit ihm geführt und freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Es ist der ehemalige und langjährige Sky- und Premiere-Wrestling-Kommentator Günther Zapf. Hallo Günther. Hallo, grüß euch. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Herrliches Wetter. SummerSlam steht vor der Tür, passend zum Wetter. Und ich denke, da können wir uns alle auf was Gewaltiges freuen. Ja. Bei uns in Ferien. Also die schönste Zeit in München, weil da ist München leer. Ja, okay. Ja, Köln ist leider noch immer sehr voll, aber das ist ja kaum ein Problem. Und bei Leon ist Bottrop ja eh nicht die größte. Ja, ist ja auch Bottrop. Aber Bottrop ist, man höre und staune, die kleinste Großstadt in NRW. Also das ist auch was wert. Ja. Wissen, was kein Mensch braucht. außer du kommst vielleicht mal zu Günther Jauch auf den Stuhl. Dann kommt die Frage vielleicht dran. Dann habe ich den Jackpot. Genau. Naja, aber es ist blöd, wenn das die erste Frage dann ist. Oder? Naja. Gut. Ja. Der SummerSlam startet natürlich wie immer mit dem Pay-Per-View Kickoff, heißt es ja jetzt, ich glaube seit Payback heißt es, glaube ich, Kickoff. Und ja, dieses Mal in der Kickoff-Runde sind ja immer mehrere Wrestler oder WWE-Angestellte in einer Runde oben, ja, mitten in den Zuschauerring, kann man schon fast sagen. Ich weiß nicht, wer es diesmal ist. Ich glaube, Shawn Michaels ist sogar dabei. Booker T und oh Gott. Ein dritter, ich glaube, Kofi Kingston war sogar noch dabei. Aber ich bin auf jeden Fall Shawn Michaels ist ja schon, lohnt sich ja schon für den einzuschalten und Booker dazu. Das wird sicher sehr lustig und unterhaltsam. Vor allem ist es halt echt super, weil das jetzt tatsächlich auch hier in Deutschland zu sehen sein wird. Ja. Ja, genau, das wollte ich gerade ansprechen, nämlich Sky Select, ja, sendet jetzt überträgt zum ersten Mal live den Pay-Per-View-Kickoff pünktlich zum SummerSlam, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ist ja diesmal, glaube ich, sogar eine ganze Stunde der Kickoff. Ja, genau, geht um eins los und ich glaube, es ist, also nagel mich nicht fest, ich bin ja da nicht mehr so involviert, aber ich glaube, es ist auch frei empfangbar, also die erste Stunde. Kann auch jeder Sky-Abonnent natürlich, klar, also Sky braucht schon. Aber das kannst du, glaube ich, auch sehen, wenn du SummerSlam nicht abonniert haben solltest. Oh. Ja, das ist der Ersatz fürs Free-for-All, das fällt ja, jetzt genau, ganz das, weg. Das gibt's nicht mehr, genau. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, vor allem, weil man ja ein sehr interessantes Match im Kickoff hat. Ja, hallo. Nämlich natürlich den Vertreter von The Shield, Dean Ambrose, der United States Champion, um dessen Titel es ja auch gehen wird, nämlich gegen ja, einen der früheren ECW-Originalen, Rob Van Dam, der sich ja bei Raw in einer, waren 20-Mann-Battle Royale durchgesetzt hat und somit jetzt Hauptherausforderer auf den United States-Titel ist. Und ich denke mal, man kann sich auf jeden Fall auf dieses Kickoff-Match freuen. Und Leon, was hältst du von dieser Match-Ansetzung, Dean Ambrose gegen Rob Van Dam, und wer wird neuer bzw. alter United States-Champion? Ja, die Ansetzung finde ich sensationell, vor allem erstmal taktisch klug. Man will ja mal in diesem Kickoff, wie es ja jetzt heißt, die Leute dazu bewegen, den Pay-Per-View dann kurzfristig noch zu bestellen. Damit fährt man mittlerweile eine gute Schiene. Es ging ja los vor zwei Monaten bei Payback mit einem guten Match, Dean Ambrose habe ich schon, Damian Sandow gegen Sheamus, das hat mir sehr gut gefallen. Dann gab es jetzt letzten Monat das Tag-Team-Titel-Match zwischen den Usos und Roman Reigns und Seth Rollins, das war auch sehr gut und ich denke auch, dass man quasi den Hattrick macht und wieder ein gutes Match zu sehen bekommen wird. Ja, Dean Ambrose agiert ja sehr stiff und Rob Van Dam ist ein guter Seller, von daher denke ich, die beiden werden sich da ergänzen, immer mal ein paar Standardaktionen aus dem Repertoire von Rob Van Dam aber auch sehen, die sind aber auch jedes Mal sehr, sehr ansehnlich und mitreißend, von daher ich denke schon, dass man hier eine gute Schiene fährt, die Idee sehr gut war, dass man Rob Van Dam in die Pre-Show setzt, vor allem, weil ich denke, dass es nicht die Regel sein wird. Ich meine, wir hatten ja, als das Ganze losging mit den Pre-Shows, The Miz, der ja fast immer in den Pre-Shows zu sehen war und sich da zeitweise irgendwelche Spitznamen wie der Pre-Show auf erarbeitet hat. Und ich denke nicht, dass Rob Van Dam ihn als den Pre-Show auf ablösen wird. Vor allem, weil er ja auch dann nur so einen Zeitvertrag hat. Von daher, er wird das Ding, ich weiß es nicht. Es ist immer die Frage, Dean Ambrose soll ja zusammen mit Seth Rollins, glaube ich, noch Backstage-Heat momentan haben. Von daher ist die Frage, gibt man jetzt hier den Titel ab und dann verlieren Rollins und Reigns bald noch die Tag-Team-Titel oder ist das alles nur Gerücht und er verteidigt? Und dann hoffe ich eher das Zweite, denn The Shield ist ein sehr starkes Stable immer noch, gefällt mir immer noch sehr. Von daher hoffe ich und tippe ich einfach mal auf eine Titelverteidigung von Dean Ambrose. Okay, ja. Ja, gehen wir doch direkt weiter an den Günther. Also, ja, Entschuldigung. Okay, ja, also die Ansetzung erstens natürlich klar, muss man nicht lange rumtun, das ist absolut Pay-Per-View würdig, von daher passt da vorne rein, um eben noch ein paar Abos in letzter Minute zu verkaufen. Ansonsten, so in früheren Zeiten, hätte man sicher ein anderes Match gefunden, das da stattgefunden hätte, aber das ist die neue Schiene, ist natürlich toll und wie gesagt, für die, die das dann eben auch so sehen können. Vom Verlauf her denke ich mir auch, ich habe es ja auch in meinem Blog geschrieben, dass AWD den Titel nicht bekommen wird, auf welche Art und Weise auch immer. Der Shield, sehe ich genauso, ist sehr stark, wird auch weiter stark gehalten, deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass er da auch noch eine Rolle spielt bei diesem Match, irgendwie mit eingreift, um dann eben auch diese Storyline noch ein bisschen zu verkaufen mit Leuten wie Shawn Michaels, Booker T, die können das natürlich. Und dann wird schon der eine oder andere noch sagen, okay, jetzt schaue ich mir das Ding doch an. Okay. Ja, muss ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ja, zur Match-Ansetzung finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Dean Ambrose, klasse Entertainer, klasse Athlet. Rob Van Dam, ja, wenn man ihn im Ring sieht, dann geht auf jeden Fall schon mal das Licht auf bei seinen Aktionen. Ja, finde ich auch gut von der WWE gemacht, dass man so kurz vorm SummerSlam, um ein Kickoff-Match zu gestalten, jetzt mal sowas wie eine Battle Royale für einen Number One Contender Platz ja, einsetzt. So kann auch kein WWE-Fan meckern, dass man jetzt keinen Aufbau für das Match hat, für den Pay-Per-View, dass es einfach so dahingestellt ist. Finde ich sehr gut und ja, für mich ist das eine knifflige Frage, wie es enden wird. Natürlich ist eine Möglichkeit, dass Dean Ambrose gewinnen wird, nachdem Seth Rollins und Roman Reigns sich einmischen. Zum anderen kann es natürlich auch sein, dass zugunsten von Rob Van Dam Mark Henry erscheinen wird. Schließlich hat der sich ja noch ein wenig nach der Battle Royale mit Rob Van Dam gefeiert, kann man glaube ich sagen, als The Shield reinkam und Big Show endlich seine Rückkehr feierte. Also ich lege mir das eigentlich sehr offen, aber natürlich, da wir hier tippen, denke ich, boah, ist immer so eine Sache, ob es in der Pre-Show einen Titelwechsel gibt. Aber ich sag einfach, Roman Reigns und Seth Rollins werden sich vielleicht sogar ins Match aktiv einmischen, dass der Ringrichter sogar mitbekommt. Somit gewinnt Rob Van Dam durch Disqualifikation und deswegen natürlich Titelverteidigung von Dean Ambrose. So, ein weiteres Match, was erst bei der aktuellen Raw-Ausgabe angesetzt wurde, war ein Diven-Match. Ja, man kann es fast schon als Total Divas-Match bezeichnen, denn die beiden Diven sind ja Hauptdarsteller in der neuen WWE-produzierten Sendung, die mir übrigens sehr gut gefällt bisher. Nämlich Nikki Bella, gegen Natalya und ja, sollte jetzt kein Showstealer versprechen, aber ich denke, das Match wird schon 5 bis 8 Minuten oder so bekommen. Na gut, 8 nicht, aber so im 5-Minuten-Bereich und sollte so ein durchschnittliches Match werden, vor allem weil Natalya ja sehr gute In-Ring-Qualitäten hat und Nikki Bella ist jetzt auch nicht gerade unbedingt die schlechteste Wrestlerin und ich setze da aber ganz klar auf einen Sieg von, oder? Ich wollte jetzt Natalya sagen, aber natürlich hat man da auch noch Eva Marie dabei, die sich vielleicht einen Namen machen möchte und in das Match eingreift. Ja, ich sag einfach mal, Nikki Bella gewinnt das Ding. Leon, was sagst du natürlich zu dem Diven-Match und wer wird gewinnen? Also erstmal Fragen, sicher Nikki Bella, weil ich habe hier nee, schon Bree Bella. Bree? Da wollte ich auch, ich kann gerne auf Nikki tippen und das wäre dann natürlich ein ganz toller Außenseiter-Tipp. Bree Bella. Okay, ja, Entschuldigung, dann habe ich... Aber die verwechseln auch andere, also... Ja, ja, gut, aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so schwer. Also, ja, ja. Aber, naja, gut, im Namen merken war ich immer noch nie so der Beste, vor allem bei Zwillingen, aber gut. Ja, dann tippe ich auf... Na gut, dann ist natürlich der Fall, dass ich auf Natalya tippe. Also, ich tippe jetzt auf Natalya. So. Okay. Ja? Ja, was soll ich sagen? Promotion für Total Divas, was anderes wird es wohl nicht sein. Kann ich aber mit leben. Ich, ehrlich gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht geguckt, weil mich so Scripted Reality Formate an sich nicht so brennend interessieren. Ich habe schon das ein oder andere Mal mich auf RTL nachmittags verirrt, das reicht mir dann auch. Aber natürlich ist es ein bisschen gehaltvoller, denke ich. Vielleicht werde ich es mir auch nochmal angucken, aber gut. Mal schauen, ja, Match wird, wie du schon sagtest, sicherlich kein Showstil, aber das kann man auch immer nicht erwarten, denn es sind ja schließlich keine Top-Athleten, sondern Diven, die natürlich auch sehr gut wresteln können, aber eben halt, es ist was anderes. Da muss man immer mit zweierlei Maßen messen. Ja, wer wird gewinnen? Ich hätte ja eigentlich Bree Bella gesagt, aber ich habe dann nochmal gestern überlegt und mich an die letzte Raw-Ausgabe erinnert, da gab es ja so ein, ja, ich möchte schon fast sagen, kurioses Mixed-Tag-Match zwischen Great Khali und Natalya, die mal kurz an Biggie Langston und AJ Lee, da kommen wir gleich noch zu, einfach mal besiegt haben, was ziemlich hirnrissig eigentlich ist. Und von daher denke ich, man hat irgendwas mit Natalya vor in Richtung Divas-Titel, sonst würde dieser Sieg für mich keinen Sinn machen. Und dann müsste eigentlich auch Natalya hier gewinnen, es sei denn, es endet in einem großen Bitchfight und einer Disqualification, aber da gehen wir einfach mal nicht von aus, also ich setze auch auf Natalya. Okay, Günther? Ja, sehe ich anders. Also wenn überhaupt ein Sieg, dann für Bree, die wird da schon gefeatured, aber ich glaube, dass es gar keinen Sieg gibt, weil entweder findet überhaupt kein Match statt oder es gibt ein Match ohne Wertung, weil da sind wir uns alle einig und es ist auch nichts anderes als einfach Werbung für Total Divas. Deshalb werden auch genügend davon mit dabei sein. Oh, mit am Ring wurde ja auch schon angekündigt und da wird das Chaos ausbrechen. Und ich befürchte, weil ich hätte es gern gesehen, hätte ein ganz gutes Match werden können, aber ich befürchte, dass das normale Match Bree Bella gegen Natalya wird es überhaupt nicht geben. Deshalb sage ich keine Entscheidung. Match ohne Entscheidung, beziehungsweise vielleicht sogar geht so weit, dass das Match gar nicht erst stattfindet. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht kommt es ja sogar dazu, dass alle Beteiligten aus Total Divas zu einem, keine Ahnung, Diven Tag Team Match oder sowas schnell mal kurz in den Ring gerufen werden, wenn sie eh schon da sind. Aber es ist doch Sommer, lass die doch einen Bikini-Wettbewerb machen oder Wet T-Shirt Contest. Ja, das wollen wir ja alle schon seit Jahren. Aber auf uns hört ja niemand. Ja, genau. Naja, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal was. Aber man müsste ja einfach mal eine Twitter-Welle starten. Es wird ja immer auf Social Media gesetzt, also warum nicht? Ja, stimmt. Na gut, solange AJ Lee nicht an dem Contest teilnimmt, ist das okay. Aber gut. Ja, wo ich jetzt schon AJ Lee erwähnt habe, die ist natürlich auch im Match vertreten. Also insgesamt 4 Diven, ja, an einem Abend beim Pay-Per-View und das nicht im gleichen Match, das ist ja auch schon eine Marke. Aber es ist ein Mixed-Tag-Team-Match, nämlich AJ Lee und Biggie Langston erneut als Team zusammen nach ihrer Niederlage, die Leon schon erwähnt hatte, bei Raw. Und sie, Entschuldigung, und sie treffen auf Caitlin und den ja, ehemaligen World Heavyweight Champion Dolph Ziggler. Natürlich viel passiert in dieser in dieser Geschichte, in der Fehde. Auch sehr viel Positives. Natürlich AJ gegen Caitlin war meiner Meinung nach die beste Divas-Fehde seit Jahren. Ich würde sie so auf einer Stufe mit Michelle McCool oder Lay Cool gegen Mickey James stellen. Davor war nämlich auch lange nichts. Und dann kam natürlich halt die Rückkehr nach seiner Gehirnerschütterung von Dolph Ziggler. AJ hat Alberto Del Rio war es mit dem Divas-Titel niedergeschlagen. Dolph Ziggler wurde disqualifiziert, hat sich von AJ getrennt und seitdem ist natürlich auch Big E Langston gegen Dolph Ziggler und so kam es zu weiteren Sticheleien zwischen den beiden Parteien und Caitlin hat sich dann auch wieder eingemischt und ich finde eigentlich die Fehde ganz unterhaltsam insgesamt, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich mich riesig auf das Match freue, denn ich persönlich halte jetzt nicht so viel von Big E Langston und ich glaube auch nicht, dass das so das große Match der vier wird. Ich denke mal, das ist wieder so eine Geschichte, wo die Fehde gut bis sehr gut ist, aber das Match dann eher Mittelmaß. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen bei der WWE-Tour oder bei den ganzen Events in Südafrika. Soll ja Big E Langston gute Matches abgeliefert haben, unter anderem gegen Randy Orton. Und ich hätte nichts dagegen, wenn man es auch beim SummerSlam sehen könnte. Bisher Big E Langston auf jeden Fall gehört er nicht zu meinen Lieblingswrestlern. Ja. Und ich tippe an diesem Abend auf Caitlin und Dolph Ziggler, weil ich denke, AJ hat die letzten beiden Matches gegen Caitlin gewonnen. Jetzt darf Caitlin auch mal. Und Dolph Ziggler, ja, warum sollte man ihn denn jetzt verlieren lassen? Er ist vor ein paar Wochen erst wieder sein World Heavyweight Titel losgeworden, zwar ohne jegliche erfolgreiche Titelverteidigung, aber ja, den Mann muss man doch im Pay-Per-View, vor allem gegen Big E Langston und AJ, schon größer darstellen und somit denke ich, Caitlin und Dolph Ziggler gewinnen das Match. Leon. Ja, ist so eine Sache. Big E Langston ist auch nicht gerade mein Favorit. Ich muss aber sagen, er gefällt mir mittlerweile einen Tacken besser. Hat ja letzten Montag auch bei Raw vorher aufgezeichnete Promo gehalten. Die war ja gar nicht mal so schlecht. Also das kennt man ja auch von Ryback. Wenn der nicht gerade ein Interview hält, wo das so aussieht, als würde er den ganzen Text ablesen, dann geht das ja auch. Also warum nicht? Big E Langston, ja, mal schauen. Vielleicht überrascht er uns ja im Ring jetzt auch, wenn ich hier gerade höre, Südafrika soll er gut gewrestelt haben. Ich meine, klar, Potenzial hat er und er steckt wohl auch noch ein bisschen in der Entwicklungsphase, also warten wir da mal ab. Da lasse ich mich gern von überraschen, ja, Caitlin, ja, es wird für mich keinen Sinn machen, wenn Caitlin hier nochmal einen Sieg über AJ erringt, weil ich eben der Meinung bin und auch felsenfest davon überzeugt bin, dass Natalya bald eine Fehde gegen AJ bekommt um den Titel. Von daher denke ich, Caitlin wird hier nochmal sie hinlegen müssen für AJ dann, die gewinnt dann Big E Langston. Wird dann wahrscheinlich weiter aufgebaut. Man hat ja was mit ihm vor. Dolph Ziggler wird man wohl weiter auch eingeplant haben. Von daher kann er hier dann halbwegs noch mit gehobenem Kopf den Ring verlassen, weil er wurde ja nicht gepinnt. Das geht ja dann immer noch. Ja, und dann hat man, glaube ich, die freundlichste Lösung gefunden. Und das ist natürlich schade für Caitlin. Aber ich denke, also das ist für mich die logischste Lösung. Und ich denke, so würde es dann auch kommen, dass Caitlin hier das Match verliert. Okay. Von der Ansetzung, tolles Match. Alle vier, toll. Ich mag Big E Langston sehr, im Gegensatz zu euch. Hatte allerdings auch das Vergnügen, ihn bei NXT ziemlich hautnah zu beobachten. Und der arbeitet wirklich an sich und da kann was Großes entstehen. Befürchte halt, dass das Match nicht dem gerecht werden wird. Oder man wird ihm nicht den Zeitrahmen einräumen. Aber Storylines wären genug da. Also das könnte ein richtig toller Knaller werden, auch was ein bisschen die Zukunft betrifft, klar. AJ, wo geht's hin? Caitlin, wo geht's hin? Big E, Dolph Ziggler. Also es wird auf jeden Fall ein ganz klarer Fingerzeig werden, wen man weiter pusht und wen nicht. Vorhersage, aber das ist wirklich jetzt rein aus dem Bauch raus. Dolph Ziggler und Caitlin. Okay. Gut, dann notiere ich mir das. Kurze Frage zu dem Match. Wird Layla eine Rolle in diesem Match spielen oder wird sie auftauchen? Schwierig. Ich glaube nicht. Es gibt so viele Matches, wo Potenzial zum Eingreifen von außen vorhanden ist und das wird auch passieren. Ich glaube da nicht. Okay. Leon, schließe ich an. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, aber wie Günther gerade schon sagte, wir haben da andere Matches, wo das passieren könnte und auch so sein wird. Von daher denke ich dann auch, lassen wir das hier mal so im sozusagen clean ablaufen. Okay. Ja, vielleicht wird sie auch einfach nur, vielleicht gibt es ja ein Backstage-Segment vor dem Match oder so, dass man sie mit Caitlin oder mit AJ zeigt. Oder sie vielleicht mit AJ und Big Langston einfach zum Ring kommt oder was weiß ich. Oder einfach gar nicht, wie ihr schon prophezeit habt und ich kann mich da eigentlich schon anschließen. Ja, dann hat man ein sehr, sehr interessantes Match, nämlich ein Ring of Fire Match. Ähnlich wie ein Inferno-Match, natürlich der Ring von Feuer umgeben, aber man muss nicht unbedingt gewinnen, indem man seinen Gegner anzündet, sondern man kann auch durch Pin oder Aufgabe gewinnen in diesem Ring of Fire Match und es geht, ja, in diesem Match treten an Kane und Bray Wyatt von der Wyatt Family natürlich. Wyatt Family vor einigen Wochen ihr Debüt in den Main Shows bei Raw gegeben. Hat sich, glaube ich, fast jeder Wrestling-Fan drüber gefreut, als sie aufgetaucht sind, weil das war ja eigentlich grandios gemacht mit den Videos am ganzen Abend und auch die Wochen vorher. Und Bray Wyatt, ich muss einfach sagen, er ist einfach fast, ja, man kann schon fast sagen, auch wenn er sozusagen Nachwuchs noch ist, schon fast ein Gott am Mikrofon, weil seine Promos sind ja bei Raw immer brillant gewesen, nach den Attacken gegen jetzt zweimal schon gegen Kane, gegen R-Truth, gegen Tensai wurde auch mal nach dem Match attackiert, nach dem Tag-Team-Match bei SmackDown. Ja, also ich freue mich sehr auf dieses Match, endlich mal wieder so eine Art von Match. Gut, da kümmert man sich jetzt nicht wirklich drum, wie das Match wirklich ist, also sind da gute, tolle Aktionen bei, stimmt die Chemie und alles, da achtet man drauf. Auch wird jetzt gleich eine angezündet, was passiert. Natürlich schaut man auch draußen auf die Wyatt Family, denn sie werden mit Sicherheit mit zum Ring kommen. Luke Harper und Eric Rowan. Und ich freue mich sehr aufs Match und man muss sagen, ich war ja kein Fan von Team Hell No, weil ich fand, Kane wurde da sehr, sehr zur Witzfigur gemacht, was natürlich irgendwie auch Sinn von Team Hell No war eigentlich. Trotz seines Gimmicks und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe ja schon gesagt, man macht ein Gimmick von Jahrzehnten oder ja, doch, kaputt und aber das war jetzt nicht wirklich der Fall, denn die Promo bei Raw, als er auf dem Titantron zu sehen war, als die Wyatt Family im Ring war, also er kam da wieder eigentlich rüber wie der alte Kane, auch wie der Kane, der zurückgekehrt ist mit der Maske und John Cena erstmal abgefertigt hat. Also hat mir sehr gefallen und deswegen freue ich mich auch so auf dieses Match, Kane gegen Bray Wyatt, Ring of Fire Match und ja, ich weiß nicht, ich auch wenn es so eine Spezialität eigentlich für Kane ist, ich denke, man lässt hier Bray Wyatt auf jeden Fall gewinnen, denn ja, warum soll man diesen Mann jetzt, Bray Wyatt, der jetzt in den Shows so stark dargestellt wird mit der Wyatt Family, also warum soll man den jetzt verlieren lassen? Also ich denke mal, Bray Wyatt gewinnt das Match gegen Kane, das Ring of Fire Match und wenn wir Glück haben, ist es nicht unbedingt durch Pin oder Aufgabe, sondern vielleicht brennt ja wirklich ein Teil von Kane, was in der heutigen Zeit von der WWE aber leider nicht ja allzu sehr danach aussieht, aber ja gut, ich sag Bray Wyatt als Sieger, aber Leon, wie siehst du das? Ja, glaubst du wirklich, dass Kane brennt? Glaubst du es wirklich? Ne, ich hoffe es, hab ich. Ja, dann hoff mal weiter, ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Kane, ich habe ja auch anfangs gesagt, bis zum Ende von Team Hell No eigentlich, ist wird hier, ja, wie soll man sagen, also es wird versaut, hätte ich auch gesagt noch, aber dann kam halt diese Promo von Kane, dann hat er schon den ersten Satz gesagt, wenn man den Bussern die Flügel abschneidet, dann kann man ihnen auch nicht mehr folgen, und schon da habe ich quasi die ganze Umarmungszeit aus Team Hell No vergessen und Kane war wieder Kane, also es ist unglaublich. Man könnte schon fast sagen, du kannst mit Kane machen, was du willst. Sobald er einen so einen Satz rausschmeißt, dann ist Kane wieder ein ernstzunehmender Charakter, und so ist es auch. Ja, Bray Wyatt, hast du absolut recht, der macht sensationelle Promos, hat auch einen unfassbar guten Charakter bekommen mit seinen schafsmaskigen Kollegen da. Also es ist sensationell. Das freue ich mich mit am meisten, vor allem aus dem Midcard-Bereich. Ist das mit dem Match Rhodes gegen Cena noch mit am besten aufgebaut, wobei das ja nicht so den längsten Aufbau hatte, finde ich zumindest. Ja, tschüss. Auf jeden Fall sehr interessant. Ring of Fire Match finde ich auch eine gute Ansetzung. Ich denke aber, das wird im Pinfall oder Submission enden. Wahrscheinlich so ein Roll-Up oder sowas, und danach schmeißt er den vielleicht nochmal absichtlich irgendwie mit dem Fuß ins Feuer oder irgendwie sowas. Denke ich, wird's werden. Und ja, also Gerüchten zufolge soll wohl, habe ich gestern gehört, Kane daran interessiert sein, für die Republikaner irgendein politisches Amt zu übernehmen und deswegen wohl erstmal in eine Pause gehen. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, aber wenn das so ist, würde es doppelt keinen Sinn machen, wenn er hier gewinnt. Also sage ich auch, dass Bray Wyatt sich seinen ersten Pay-Per-View-Sieg holt. Ja, nicht nur den, sondern seinen ersten Sieg überhaupt, und darum geht es ja auch irgendwo. Sein erstes ganz offizielles Match, und das wird er bei all dem, was bisher passiert ist, ganz sicher nicht verlieren, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ansetzung ist wunderschön, bisschen schade für Kane, denn ja, er muss da im Prinzip mitspielen, aber für mich auch klar Sieg Bray Wyatt. Möglicherweise eben findet die Wyatt Family doch eine Möglichkeit einzugreifen, verlöscht das Feuer, wie auch immer. Also es könnte sehr, sehr interessant werden, was sich außenrum tut, vor allem weiß man ja immer noch nicht, ob nicht Bray Wyatt doch schafft, Kane auf seine Seite zu ziehen, und auch das könnte ich mir in dem Match vorstellen, würde zum SummerSlam passen, dass da plötzlich überraschend sich dann Kane doch der Wyatt Family anschließt und alles ganz, ganz schiedlich friedlich über die Bühne geht. Sieg also Bray Wyatt, ganz klar. Okay, wir sind alle für einen Sieg von Bray Wyatt, oder wie unser Podcast-Kollege, der Mika auch öffnet. Bray Wyatt. Aber gut. Follow the Buzzards. Wir haben ja schon öfters darüber gerätselt, was das lauten soll. Entweder meint Bray Wyatt natürlich mit The Buzzards, den Bussarden, die Wyatt Family selber, oder sie wollen Kane halt den Bussarden hinterher aus der WWE schicken. Also ich bin da auch gespannt, was passieren wird. Und Bray Wyatt wird, denke ich, wie ich eben schon erwähnte, gewinnen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein Titelmatch, nämlich um den World Heavyweight Titel zwischen Alberto Del Rio und Christian. Captain Charisma ist ja jetzt Hauptherausforderer auf den World Heavyweight Titel, nachdem er sich gegen Rob Van Dam und Randy Orton vor, ich meine, es müssten 3 Wochen oder 2 Wochen gewesen sein, in einem schönen Triple Threat Match durchgesetzt hat. Und ja, hier muss man natürlich überlegen, kommt da noch was mit Ricardo Rodriguez? Aber entweder man lässt ihn zurückkommen, irgendwie, vielleicht sogar als Wrestler, weil man weiß ja, er kann intern gut wrestlen, hat ja auch einige gute Matches bei Florida Championship Wrestling bestritten. Wir haben ja bei der letzten Wrestling Replay-Ausgabe auch gerätselt, Leon und ich, kommt er vielleicht sogar als hier L-Lokal zurück, oder was heißt zurück, er erscheint als L-Lokal, und irgendwann bei der Fehde mit der Rio kommt dann raus, dass es Ricardo Rodriguez ist, was weiß ich oder was wissen wir. Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, dass Alberto Rio noch einmal jetzt gewinnen kann. Denn er wird auf jeden Fall in nächster Zeit den Titel verlieren. Ich denke auch mit Eingreifen von Ricardo Rodriguez. Aber dieser Eingriff eben würde halt jetzt beim SummerSlam keinen Sinn machen. Denn warum schafft es Ricardo Rodriguez, ein in Anführungszeichen normaler Ringsprecher, schon nach 2 Wochen knapp wieder sich von solchen Aktionen von Alberto Rio zu erholen? Deswegen denke ich, Del Rio verteidigt nochmal seinen Titel gegen Christian. Aber Alberto Del Rio wird bei Night of Champions, ist ja der nächste Pay-Per-View, den Titel dann verlieren, weil ich denke, bis dahin sollte sich Storyline-mäßig Ricardo Rodriguez auch erholt haben. Somit denke ich, Alberto Del Rio bleibt erst einmal World Heavyweight Champion. Und ich denke nicht, dass Damien Sandow den Koffer an diesem Abend eincashen wird. Ja, das war der Übergang für mich. Ist das richtig? Ja, scheint richtig zu sein. Wunderbar. Ja, ein Match, was nicht so den größten Aufbau genossen hat. Das finde ich aber auch überhaupt nicht dramatisch. Denn man hat im Grunde einfach mal wieder ein Titelmatch ohne eine größere Hintergrundgeschichte. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache, auf die ich mich ganz besonders freue, weil Christian ist ja schon fast einer meiner Geheimfavoriten. Neben so Leuten der ersten Stunde, so Undertaker und sowas. Ah, und die Frage ist, Christian, kriegt er nochmal einen Titel ran oder nicht? Und dann stelle ich mir die Frage, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann hoffe ich einfach mal, man will nochmal was mit ihm anfangen. Verdient hätte er es, denn was so Main-Titel-Runs angeht, ist er so ziemlich der most underrated Guy im Main-Roster, der schon die über die 40 hinaus ist. Und der hat es verdient, auch mal den Face-Titel-Run zu bekommen. Er war ja zweimaliger World Heavyweight Champion. Und die eine Face-Woche, die kann man ja da im Grunde nicht mitzählen. Danach folgt ja schon der Turn gegen Orton und dann ging die ganze One-More-Match-Geschichte los. Ich würde ihn gerne als Face-Champion sehen, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man wieder Christian nur als Champion verlächerlicht, um ihn als Übergangs-Champion zu Sandow zu benutzen. Aber ich denke nicht, dass Sandow beim SummerSlam oder generell in der Woche danach eincashen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass man tatsächlich nochmal was mit Christian anfangen möchte. Also das ist einer der von zwei, drei Matches, wo es mir sehr schwer fällt zu tippen. Aber dann, ja, gewinnt mein Herz sozusagen und dann sage ich jetzt einfach mal, Christian gewinnt und wird World Heavyweight Champion. Also hätte ich nichts dagegen. Es ist ja bekannt, dass Christian auch einer meiner Lieblinge ist. Ich finde schon, dass das Match eine Geschichte hat, wenn wir an das Leitermatch um den Titel zwischen den beiden denken, als Christian erstmals den Titel erringen konnte. Und ich wünschte mir auch, dass sie mit ihm noch was vorhaben. Würde ja auch passen, vielleicht so Richtung WrestleMania, dass Edge dann nochmal auftaucht, ihm da unter die Arme greift, wie auch immer. Also wäre Potenzial da für eine wirklich schöne Geschichte, die auch es durchaus verdient hätte. Da stimme ich dir vollkommen zu. Dass mal dieser Face-Run länger dauert, dass die Peep-Geschichte ausgebaut wird. Aber wir haben natürlich noch den Koffer, wer immer den dann hat. Und beziehungsweise momentan natürlich Sandow, aber es passieren ja seltsame Dinge und ich befürchte, also da wird sich noch einiges tun. Ob Christian da die Rolle spielt, die ich mir wünsche, ich weiß es nicht. Ich tippe Titelverteidigung Alberto Del Rio. Okay. Ja, habe ich ja auch getippt. Ja, zu Christian auf jeden Fall, verdient hätte er es auf jeden Fall. Grandioser Worker seit vielen Jahren auf jeden Fall. Aber ich bin auch eher skeptisch, wie er jetzt erneut oder als erneuter Champion ankommen wird bei den Fans. Zwar ist er natürlich hier schon viele Jahre dabei, aber ich glaube so mittlerweile eher ganz oben im Roster. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, dieses jetzt nochmal. Wäre natürlich für ihn auf jeden Fall schön und wenn man ihn richtig einsetzt, auch spitze, auch zum Aufbau von anderen Wrestlern, wie zum Beispiel Cody Rhodes oder Damien Sandow, wer jetzt den Koffer dann haben wird. Und ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Günther, auf jeden Fall Geschichte haben sie ja auch durch das damalige Leitermatch und ja, ich bin eigentlich auch froh, dass man das Match nicht jetzt lange vor dem Pay-Per-View angekündigt hat, denn bei Del Rio ist das auch immer so eine Geschichte, da kommt irgendwie immer das Gleiche raus bei den Fäden. Das wäre dann ein bisschen mager geworden, glaube ich, also ja, wie ich eben schon erwähnt habe, Del Rio wird das, denke ich mal, erstmal machen. Also Christian wird leider, glaube ich, nichts mit dem Titel zu tun haben. Nächstes Match, da wir sie schon angesprochen haben, Cody Rhodes gegen Damien Sandow. Es geht ja jetzt nicht um den Koffer, aber der spielt ja natürlich eine große Rolle. wenn ich mal kurz auf die Storyline eingehe, Cody Rhodes bei Money in the Bank, allein auf der Leiter, Damien Sandow stößt Cody Rhodes runter, schnappt sich den Koffer und ja, bietet dann Cody Rhodes an, den Koffer für Damien Sandow bis zum Einlösen zu beschützen oder zu bewahren. Rhodes stiehlt den Koffer, wirft ihn in den See, bringt ihn dann wieder zurück. Ja, klitschnass natürlich und mit einem durchnässten Vertrag, aber Sandow hatte dann ja einen neuen Koffer, der eigentlich ja gut auf ihn angepasst war und hat ihn ja bei Raw sogar angekettet bei seinem Match. Und ja, bin gespannt, wie es jetzt beim SummerSlam wird. Ich habe ja eigentlich gedacht, es geht um den Koffer eventuell bei dem Match. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Cody Rhodes hat auf jeden Fall die Oberhand bisher in der Fehde. Das sagt im Großteil aus, meistens, dass der jeweils andere gewinnen wird. Aber ich denke das diesmal nicht, denn ich glaube, Cody Rhodes wird hier weiterhin als stark dargestellt in der Fehde und es wird, denke ich mal, dazu kommen, dass es irgendwie ein Match oder eine Geschichte um den Koffer geben wird, so dass ein Kofferwechsel eventuell sogar kommen könnte. Und ich glaube, Cody Rhodes gewinnt das Match beim SummerSlam und nimmt sich eventuell wieder den Koffer mit raus. Auf jeden Fall, ja, so dass vielleicht Vicky Guerrero ein Match um den Koffer dann festlegt, zum Beispiel, weil Cody Rhodes dann wieder in den Koffer hat und Vicky Guerrero sagt dann halt, ja, dann machen wir es jetzt ein für alle Mal aus hier, Cody Rhodes, wenn du gewinnst ein Match, dann darfst du Koffer behalten, wenn David Sandow gewinnt, musst du ihn zurückgeben, sonst passiert so und so was. Also, ich freue mich auf die hoffentliche Weiterführung der Fehde und natürlich auch auf dieses Match zweier grandiosen Athleten. David Sandow hat sich ja auch arg verbessert im Ring und ja, ich denke aber, Cody Rhodes wird das Match gewinnen. Aber Leon, wie siehst du das? Ja, man nehme einen Superstar mit, ja, Vorfahren in der Hall of Fame und man nehme den Intellectual Savior of the Unwashed Masses, die ja mal ein Team waren bekanntermaßen, und was bekommst du? Eine ja, schon fast emotionale Fehde, wobei emotional vielleicht das falsche Wort ist, aber man bekommt eine sehr gute Fehde, in der auch noch ein Kofferchen eine Rolle spielt. Sehr gut aufgebaut, finde ich. Damien Sandow, nun wissen wir über ihn, er kann nicht schwimmen, aber das macht ja nichts. Ich bin trotzdem noch ein sehr großer Anhänger von ihm. Ja, Cody Rhodes gegen Damien Sandow. Ich habe auch kurzfristig mal damit gerechnet, dass der Koffer on the line ist, aber ich bin nicht unzufrieden damit, dass es nicht ist, denn man hat ja mal gesagt, man möchte neue Heels aufbauen und dann finde ich das auch ganz gut so, dass er den Koffer behält, denn wenn er jetzt den Koffer dann verliert, dann finde ich das nicht sinnvoll, wenn man Heels aufbauen will und Damien Sandow offensichtlich einer dieser Heels ist. Dann macht das schon Sinn, dass es hier nicht um den Koffer geht, dann wird Cody Rhodes nämlich das Match für sich entscheiden. Sandow wird weiterhin den Koffer behalten, dann macht man es wahrscheinlich genauso wie beim letzten Mal, als Segler den Koffer hatte. Ähnlich, der hat ja dann auch das meiste nur noch verloren, bis er eingecashed hat. Und ich denke, das wird man auch mit Sandow so machen. Ja, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Rhodes gewinnt, Sandow behält den Koffer. Ja, und Rhodes mal schauen. Man hält ihn stark. Und ich hoffe doch, dass man mit ihm was anfängt. Denn der hat es auch echt verdient, mal über die Midcard hinauszuschießen. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Zum einen die grandiose Storyline, was aber rund um den Koffer basiert ist. Das ist echt innovativ, gefällt mir sehr, sehr gut. Und deshalb glaube ich auch, irgendwie muss der Koffer eine Rolle spielen. Genau, was wir uns alle denken, da passiert was. Kurzfristig, während des Matches oder vorher oder wie auch immer, jetzt irgendwas muss ja da eigentlich entstehen. Ansonsten macht das nicht viel Sinn. Und demzufolge glaube ich nicht, dass es so eine ganz klare Geschichte geben wird. Ich hoffe da wirklich auf eine schöne Drehung, eine schöne Wendung und sage jetzt mal, Cody Rhodes hat am Ende des Abends den Koffer. Oh, okay. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, würde mich auch für ihn freuen, denn er gehört momentan oder seit einiger Zeit zu den größten Talenten, wie ich finde, im WWE-Roster, vor allem in der Midcard, zusammen. Nehmen wir jetzt mal mit Wade Barrett zum Beispiel, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ja, also wir alle tippen hier auf Cody Rhodes. Wer wird den Koffer am Ende des Abends haben, das wird man sehen. Ja, dann bleiben noch zwei Matches, die zwei möglichen Main Events natürlich, aber eigentlich müsste ja feststehen, welches im Main Event steht, welches der beiden Matches zum einen oder zum Hauptteil, weil natürlich jetzt mittlerweile auch Triple H in dem Match ist. Natürlich geht es um den WWE-Titel John Cena gegen Daniel Bryan. Ja, und Special Guest Referee, Ringrichter in diesem Match, Triple H, Hunter Hearst Helmsley, höchstpersönlich, hat sich ja bei Raw nach einem Pedigree gegen Brad Maddox für die Sache selbst eingeladen oder angekündigt, kann man sagen. Brad Maddox wollte ja zuerst Ringrichter sein, nachdem er ein Match zwischen Daniel Bryan und Wade Barrett, welches aus der Vorwoche resultiert ist, geleitet hat. Und ja, somit haben wir jetzt ein WWE-Titelmatch. Gut, das WWE-Titelmatch haben wir ja schon lange, aber jetzt mit Triple H als Special Guest Referee. Und da man ja angeblich plant, es ist bis WrestleMania noch ein paar Monate hin, aber man plant ja angeblich eine Geschichte mit Vince McMahon, John Cena, Triple H um die Führung der WWE Richtung WrestleMania mit einem Heel Triple H, weil John Cena als Heel würde ja, denke ich mal, nicht funktionieren. Auch wenn man das wäre ganz interessant. Somit könnte ich mir vorstellen, Triple H jetzt als Gastringrichter, dass er vielleicht gemeinsame Sache mit Vince McMahon oder Brad Maddox oder beiden, weil einer von beiden wird auf jeden Fall eingreifen, mindestens. Gemeinsame Sache macht. John Cena einfach mal den Pedigree verpasst. Daniel Bryan geschockt ist, aber trotzdem ein Cover zeigen kann. Denn John Cena wird mit Sicherheit nicht aufgeben. Somit Turn von Triple H. Titelgewinn von Daniel Bryan. Aber ja, da wir oder die meisten Randy Orton jetzt endlich mal als Heel sehen wollen wieder, könnte ich mir vorstellen, dass Randy Orton dann eincashen wird, was natürlich dann wieder die Sache hieße, dass es zwei Heel-Turns in einem Match geben würde mit Triple H und Randy Orton. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher, vor allem es ist ja jetzt eigentlich fast schon deutlich, dass Randy Orton eincashen wird, wie man es angedeutet hat. Aber da spricht wieder gegen, dass manchmal sogar die Sachen, die am deutlichsten sind, vielleicht die überraschendsten sind. Aber ich sage jetzt einfach mal, Randy Orton wird eventuell ersten Abend nach SummerSlam oder vielleicht bei Night of Champions oder was weiß ich eincashen, damit man nicht zwei Turns hat, denn ich bin mir sicher, Triple H wird gegen John Cena turnen. Somit tippe ich Daniel Bryan als Sieger, so damit die Fans auch mal einen Good-Feeling-Moment haben für einen Tag, einen Abend, eine Woche, ich weiß nicht. Und Daniel Bryan, dem momentan wohl angesagtesten Wrestler in der WWE, mal als WWE-Champion sehen würden. Somit denke ich, Daniel Bryan Sieg und kein Cash-In von Randy Orton. Aber dafür bald, damit es dann endlich den vollzogenen Heel-Turn von Randy Orton gibt. Leon. Ja, als diese Fehde losging, es ging ja los, Cena wählt sich den Gegner aus. Eine Woche später gab es Respektsbekundung bis zum geht nicht mehr. Sicherlich eine interessante Variante, aber kein wirklich guter Aufbau. Aber es kam ja dann noch deutlich besser. Dann ging es los mit dem Corporate Makeover für Daniel Bryan und den Aussagen, wenn ich hier entlassen worden werde oder wie auch immer die richtige Form davon ist, dann würde ich morgen schon wieder in kleinen dreckigen Turnhallen wresteln und dann sagt Cena, wenn ich herausgeschmissen werde, dann ist meine Karriere vorbei. Und dann eine Woche später Miss TV, das war sensationell und da war ich schon gehypt drauf. Dann noch die Geschichte, dass Triple H sich in der letzten Ausgabe über den Willen des übermächtigen Vince McMahons gesetzt hat und sich mal kurz an selbst als Special Referee ernannt hat, was wir beim SummerSlam im WWE-Titelmatch schon mal gehabt haben vor 2 Jahren. Das finde ich auch so interessant, aber da könnte man schon die Vermutung haben, dass die Geschichte, also das Match Cena Bryan schon was in den Hintergrund gerät und hier der wirkliche Stein ins Rollen kommt für die Geschichte McMahon gegen Triple H bei WrestleMania. Natürlich wird McMahon nicht selbst wresteln, das ist ja im Grunde klar, aber es ist halt McMahon und Vertreter gegen Triple H ist ja bekannt. Ich denke, das wird eher im Vordergrund stehen als das Match dann im Nachhinein. Also wenn es zum Finish kommt, ist das wichtig. Da wird man versuchen, sich gegenseitig zu screwen. Und von daher würde ich da auch nicht von einem Triple H Heel-Turn sprechen, zumal ja Triple H und John Cena auch eine ganz besondere jahrelange Hintergrundgeschichte haben. Und da war das ja auch nicht so, dass Triple H zumindest am Ende hin nicht mehr der klare Heel war. Ich erinnere, wann war das? Vengeance Night of Champions. Da gab es ja auch mal John Cena gegen Triple H. Da war ja auch Triple H kein Heel so. Ich würde da noch nicht vom Heel-Turn sprechen, auch wenn das tatsächlich so kommen kann. Aber unter der Beobachtung, dass dann Vince McMahon mit seinem neuen Laufburschen Brad Maddox da auch noch zu sehen sein wird, denke ich nicht, dass das einem Heel-Turn gleich kommen könnte, wenn es überhaupt dazu kommt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir Daniel Bryan zumindest kurz als WWE-Champion haben werden. Sollte dieses Match im Main-Event stehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Randy Orton eincasht. Denn das ist ganz einfach die perfekte Bühne. Aber du musst halt gucken, wird es denn ein Overkill oder nicht? Von daher die Sache, Overkill lieber nicht, dann verschiebe ich den Cash-In halt um ein, zwei Wochen. Würde mich auch für Bryan freuen, denn das ist ein grandioser Mann. Der ist erstmal ein Top-Wrestler und er hat sich auch noch so Charakter her sensationell weiterentwickelt. Also der hätte es schon verdient, nichts hier wie bei WrestleMania 27, 18 Seconds, 28 war es, 18 Seconds, dann soll er ruhig mal ein bisschen länger den Titel halten. Ein, zwei Wochen, ja, Feel Good Moment wie damals bei Christian und dann kommt Randy Orton wieder als Spielverderber, nur dann diesmal als Heel. Ich denke, das ist schon ganz vernünftig so und dann freue ich mich schon auf WrestleMania, wenn es heißt Triple H gegen den Vertreter von Vince McMahon. Naja, da steckt ja einiges drin. Ja, da habt ihr schon viel Richtiges gesagt und viel, was natürlich auch genau in diesem Match drinsteckt, nämlich alles ist möglich. Vor allem, wenn sich Vince einmischt, Triple H und so weiter und so fort. Die Geschichte zwischen Cena und Daniel Bryan, sensationell, also was da bei Miz TV abging, hat den Letzten überzeugt, das muss man sehen. Dann kommen natürlich jetzt noch die Ellbogenverletzung von Cena dazu. Also ich glaube, ein Champion, der pausiert, das kann man sich heutzutage nicht mehr leisten, dass er den Titel dann abgibt, glaube ich auch nicht. Also ich denke, das wird nicht passieren. Also ich setze jetzt auch mal auf Daniel Bryan als neuen Champion. Wie auch immer das laufen wird, da ist wirklich alles möglich. Ich gehe noch einen Schritt weiter der Randy Orton-Geschichte. Immerhin beim SummerSlam war jetzt ein erster großer Durchbruch, darf man nicht vergessen, 2004 glaube ich war es, oder 2003. Ja, 2004 gegen Benoit. Ganz genau. Und also es wäre der passende Zeitpunkt. Er wird es auch versuchen, aber ich sage euch, er wird dran gehindert. Also Daniel Bryan ist Champion. Wie das dann weitergeht, das ist genau das Spannende, das Interessante, warum man sich unter anderem diesen SummerSlam anschauen muss, weil ich kann euch auch nicht sagen, worauf die Storyline raus soll, eben mit dem ganzen Außenrum, Triple H, Vince McMahon, WrestleMania 30 vor der Tür, klar, da werden jetzt die ersten Schritte getan und ich freue mich dann auf jeden Fall drauf. Ja, ich auch auf jeden Fall. Bin ja nicht der große John Cena-Fan, auch wenn ich ihn als Person sehr respektiere, was er für die WWE und rundherum alles macht, aber auf jeden Fall, vor allem bei den Promos höre ich ihn gerne zu, denn das sind schon Marken und Danny Bryan hat sich auch arg verbessert am Mikrofon und im Ring. Auf jeden Fall ein klasse Athlet. Viele betiteln ja das Match mittlerweile als Triple H, nee, oder als WWE-Titelmatch starring Triple H, denn aus den letzten Monaten kennt man das ja auch, dass sich Triple H gern mal in seiner Führungsperson in den Vordergrund drängen möchte. Ja gut, kann man jetzt zu halten oder zu sagen, was man will. Triple H hat ja auch viel für die Company gemacht, ist lange Zeit dabei, hat natürlich den Ruhm und den Vordergrund auch das Rampenlicht verdient. Aber naja, kommen wir zum zweiten möglichen Main Event. Ich wäre ja sehr dafür, dass es im Main Event stehen wird, denn die Fehde ist einfach meiner Meinung nach genial. The Best versus The Beast, oder ich betitel es gerne auch mal The Best versus The Best. da ich sehr, sehr großer CM Punk und sowohl auch Brock Lesnar Fan oder Anhänger bin. Und ich freue mich riesig auf das Match, natürlich auch noch mit Paul Heyman dabei. Also ich, natürlich gehen wir kurz auf die Storyline ein. Bei Money in the Bank, im All-Stars Money in the Bank Match von Monday Night Raw. War natürlich CM Punk, der Curtis Axel mit einem Go-To-Sleep ausschalten konnte, nachdem dieser CM Punk angeblich helfen wollte. Paul Heyman kam rein. CM Punk stieg langsam die Leiter mit einem angeschlagenen Knie hinauf. Paul Heyman kam in den Ring, hat erstmal CM Punk angefeuert, aber dann einige Schläge mit der Leiter gegen CM Punk gezeigt und ihm somit dann auch ja eigentlich schon das Match gekostet. Und bei Raw gab es dann eine geniale Promo zwischen CM Punk und Paul Heyman, wo man den Hass richtig gespürt hat, vor allem die Sätze von CM Punk. Dieses Mal schwöre ich auf deine Kinder, dass ich jeden fertig mache, der sich mir in den Weg stellt, um dich zu kriegen. Oder es fiel ja auch zum Beispiel der Satz, Son of a Bitch, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr oft bei der WWE. Ich glaube, das letzte Mal gab es das auch bei einem CM Punk gegen Vince McMahon Segment, damals bei der Vertragsunterzeichnung, für Money in the Bank damals. Und ja, ich freue mich riesig auf das Match. Spitzenbrawls waren das zweimal zwischen CM Punk und Brock Lesnar. Dann jetzt auch bei Raw, bei der aktuellen Raw-Ausgabe diese Woche, wo sogar CM Punk über Brock Lesnar stand für den Abend. Und natürlich Paul Heyman macht seine Sache auch richtig klasse. Und wie dann CM Punk die Raw- und Smackdown-Ausgaben, nur Raw-Ausgaben versucht hat, Paul Heyman zu bekommen, aber Curtis Axel sich immer in den Weg gestellt hat. Also es war klasse. Also hat mir super gefallen. Und ich denke, auch wenn CM Punk jetzt bei Raw sogar als Sieger für den Abend da stand, denke ich auch, dass er trotzdem jetzt auch beim SummerSlam gewinnen wird. Denn zwar werden natürlich zum einen Paul Heyman eingreifen und eventuell Curtis Axel auch, der von Paul Heyman in die Halle gerufen wird oder was weiß ich, aber ich denke nicht, also ich kann natürlich mit beiden Siegern leben, aber CM Punk braucht das einfach, oder was heißt, er braucht es. Ich denke mal, das muss so sein, damit CM Punk nach dem Match dann auch noch Paul Heyman in die Finger kriegt oder sogar während des Matches. Also ich habe es ja, glaube ich, schon mal bei Wrestling Replay in der Ausgabe gesagt, CM Punk wird das Match gewinnen, Brock Lesnar wird am Boden liegen und Paul Heyman auch. Und damit belasse ich, CM Punk wird meiner Meinung nach dieses Match gegen Brock Lesnar gewinnen. Leon. Ja, es ist unheimlich schwer zu tippen. Prognostizieren ist sowieso immer so eine Sache, aber bei diesem Match kann ich mir nur, ist alles um, weiß ich nicht, wie viele Ecken erschweren, weil ich halte hier alles für möglich. Sehr zur Fehde brauche ich eigentlich nicht viel sagen, außer sensationell. Und ich denke, das wird auch jeder nachvollziehen können, ohne irgendeine große Erklärung dafür abzuliefern, denn das war halt einfach eine Sensation und umso mehr kann man sich auf dieses Match freuen. Das erste offizielle Singles-Match, seitdem Brock Lesnar wieder da ist für Brock Lesnar, der hatte zwar beim SummerSlam letztes Jahr auch, also es war ja ein Singles-Match nominell, aber es gab ja eben die Geschichte, dass Triple H Backstage zu dem Ringrichter, also ich glaube es war Mike Chioda, oder? Na, ist ja auch egal, zu ihm sagte, lass ruhig mal alles durchgehen. Und so kam es ja dann auch, also kann man das auch nicht mitzählen. Und da bin ich gespannt, wie wird Brock Lesnars Performance sein. Also es ist ja auffällig, wenn man mal vergleicht, Extreme Rules 2011, als er da sein erstes Comeback, oder war doch, ne, vor zwei, ja. War, 2011 war richtig, ne? Ja. Gut. Da war es ja ein wüstes Gekloppe. Ich meine, es war ganz in Ordnung, aber es war halt ein wüstes Gekloppe. Aber so von Match zu Match hat Brock Lesnar wieder mehr den Wrestler Brock Lesnar durchblicken lassen. Es ist eine auffällige Entwicklung gewesen und wenn diese anhält, wovon ich ausgehe, dann kann das natürlich mit den paar MMA-Inhalten gefüllt werden, vor allem von Brock Lesnar, aber auch von Punk, der ja da auch mal so einen Kursus durchlaufen hat und eben auch der Wrestler CM Punk, da brauche ich nichts sagen, aber auch Brock Lesnar. Ich meine, Brock Lesnar ist the next big thing und das wird er auch wieder unter Beweis stellen, also das wird schon ein ausgewogenes Match mit vielen Inhalten, einmal wrestlerisch und einmal MMA-technisch. Und dann wird es auch eine sehr, sehr interessante und anschaubare Geschichte. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und wie gesagt, ich tue mir hier massig schwer, wer gewinnt, halte da alles für möglich. Zum Beispiel auch, dass wir einen neuen Paul Heyman-Guy sehen. Das würde auch wesentlich mehr Impact erzeugen, als wenn hier Curtis Axel, den ich sehr schätze, aber Curtis Axel ist halt jetzt auch schon so, dass das nicht mehr so den Impact erzeugt, als wenn ich hier aus NXT einen neuen Paul Heyman-Guy raushole, was ich dann eher begrüßen würde. Namen, ja, Corey Graves soll ja wohl da bevorstehen, ein Push, der soll ja sehr beliebt bei Triple H sein, und warum dann auch wieder nicht mit Paul Heyman? Hat ja bei Curtis Axel auch geklappt, das könnte ich mir vorstellen, und dann hast du halt am Ende CM Punk verliert wegen irgendwie so einer Interference von Corey Graves oder einem anderen neuen Paul Heyman-Guy oder von Curtis Axel. Oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall wird es nicht clean ausgehen, und ich denke dann am Ende wird es zu so irgendwas kommen und CM Punk gewinnt, aber ich kann nur nochmal betonen, bevor ich hier zum Abschluss komme, dass ich das echt nur sehr, sehr, sehr schwer und vage vorhersehen kann, weil ich hier sehr, sehr vieles möglich sehe. Okay. Ja, ich muss nochmal kurz zwei Sachen einwerfen. Ich habe gerade nochmal kurz überlegt, und es war ja Extreme Rules 2012, war ja nach WrestleMania 28 da. Ja. Aber ist ja trotzdem dieselbe Entwicklung. Ja, ja, ist ja. Ich wollte nur da. Und zum anderen, ich glaube, es war Scott Armstrong, war der Referee. Aber das ist ja jetzt eigentlich gar nicht mal so wichtig. Also, ja, Günther, deine Meinung. Ja, viel gesagt. Wie gesagt, es ist immer schwierig, so da als Letzter heranzuhören. Das war mal das nächste Mal irgendwie anders. Ein bisschen abwechselnd. Was soll ich jetzt noch sagen, was nicht schon gesagt wurde? Außer meine Einschätzung oder meine Meinung zum Ausgang. Denn klar, über die Fehde, über die Geschichte ist genug gesagt, geschrieben und philosophiert worden. Paul Heyman in der Mitte ist einfach grandios, und da wird was kommen. Ganz sicher auch beim SummerSlam, aber noch viel weiter. Das ist schon meine Prognose von mir, denn das ist eine Geschichte, die, glaube ich, bei WrestleMania 30 dann erst den Höhepunkt und die Auflösung auch erfahren wird. Also freuen wir uns darauf, was Paul Heyman und seinesgleichen dann noch einfällt. Was auch immer, ob das jetzt direkt gleich neue Jungs werden oder was auch immer. Das Einzige, was mich ein bisschen zu CM Punk hinzieht in diesem Match, ist natürlich die Geschichte, dass vertragsmäßig Brock Lesnar dieses Jahr wohl nicht mehr antreten wird. Und da macht es also mehr Sinn, einfach CM Punk gewinnen zu lassen. Er hat auch das Zeug dazu. Ich bin froh, dass nicht mehr auf Schwarz-Weiß umgeschaltet wird bei entsprechenden Segmenten, denn da könnte es doch relativ viel Rot geben bei diesem Match. Wenn die beiden mal richtig Gas geben und wenn die in Fahrt kommen, dann sind sie auch nicht aufzuhalten. Also weder Brock Lesnar, der sowieso nicht, noch CM Punk, und rein von der sag ich mal, Sympathie liegt mir schon CM Punk deutlich näher aufgrund seiner Fähigkeiten als Entertainer insgesamt. Und Brock Lesnar ist einfach für mich zu wankelmütig. Heute MMA, morgen WWE, übermorgen Football. Also der macht halt das, wo er gut bezahlt wird. Und demzufolge sage ich, CM Punk macht das Ding in einer richtig knallharten Auseinandersetzung. Ja, hoffentlich. Also ich meine natürlich hoffentlich zur knallharten Auseinandersetzung. Der Sieger ist natürlich für mich beide sehr gut, aber CM Punk halt, wie du schon gesagt hast, auch weil Brock Lesnar ja kaum da ist und da er, wie du gesagt hast, auch anscheinend dieses Jahr nicht mehr auftreten soll. Positiver und auch natürlich für die ganzen Wrestling-Fans. Ja. Damit haben wir die Karte soweit durch. Und dann habe ich noch zwei kurze Themen anzusprechen. Zum einen haben wir eine Hörerfrage an die Günther, nämlich was war der bisher beste SummerSlam-Moment, an den du dich erinnern kannst? SummerSlam, ja, das war schon Bret Hart gegen British Bulldog in London. Okay. Das Match ja damals nicht live gesehen. Aber habe es bestimmt inzwischen 4-5 Mal kommentiert. Und es ist jedes Mal wieder absolut begeisternd. Und zählt ja für viele Fachleute immer noch als eines der besten Matches aller Zeiten. und auch von der ganzen Storyline mit Diana und der Familie, wie die da mitgemischt haben. Natürlich die englischen Fans, die sind da mitgegangen. Also das war schon was ganz, ganz Besonderes und ist so schnell auch nicht wiederholbar. Okay, gibt es auch einen Moment, den du sogar als schlechtesten oder einen der schlechtesten Momente betiteln würdest? Ach, das ist schwierig. Also, klar gibt es immer wieder Dinge, die dir nicht gefallen oder sagst, oh Mann, aber da erinnert man sich dann auch nicht so dran, muss ich ehrlich sagen. Okay. So habe ich zu viel gesehen. Ich sag schockierendst vielleicht oder sowas, was ich halt, womit ich nie im Leben gerechnet hätte, war damals Mankind und Paul Bearer, dass da plötzlich Paul Bearer sich gegen den Undertaker stellt. Mhm. Das war ja auch beim SummerSlam. Also das war vielleicht, sagen wir mal, so die negativste Geschichte, an die ich mich erinnern kann. Schlecht ist oft mal was, das müssen wir uns nichts vormachen, weil im früheren Jahr, da gab es vieles, was man wirklich lieber nicht mehr zeigen sollte, aber nichts, wo man jetzt sagt, oh Mann, Gott, da erinnere ich mich jetzt noch dran. Ja, gut, alles klar. Gut, ich hoffe, die Hörerfrage zum besten, schlechtesten, beziehungsweise schockierendsten SummerSlam-Moment ist damit beantwortet, denke ich mal. Leon, wie sieht es denn bei dir aus? Ah ja, besten natürlich, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass der Undertaker da mein Favorite ist und ja, da muss ich natürlich ins Jahr 2008 zurückblicken, der Return des Undertakers, nachdem er ja mal kurzzeitig nicht mehr da war. Hell in a Cell Match gegen Edge, also erstmal ist da meiner Meinung nach die größte Fehde der Neuzeit mit Beteiligung des Undertakers zu Ende gegangen. Und das Match war ja auch nicht von schlechten Eltern, also das würde ich hier so als den SummerSlam-Moment, mein Lieblings-SummerSlam-Moment bezeichnen, zumindest von denen, die ich so aktiv miterlebt habe. Schlechtesten würde ich spontan auch ins Jahr 2008 gehen und das, ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, so schlecht fand ich das gar nicht. Ich sag einfach mal, hier, Team Glamarella gegen Mickey James und Kofi Kingston war nicht so das Wahre. Okay. Ja, bester SummerSlam-Moment. Ich finde eigentlich so, der Titelgewinn von Randy Orton war da schon eine super Marke. Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, bei welchem SummerSlam es war, auf jeden Fall ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Ladder-Match zwischen Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Müsste 2003 so, oder 2003 müsste es gewesen sein, oder 2003, ich weiß es nicht. Sonst würde ich auch noch einen super Moment, der auch Gott sei Dank auf der CM Punk Best in the World DVD ist. Nämlich die schockierende Rückkehr vom Undertaker, als er auf einmal unter CM Punk im Ring lag, als dieser Gott sei Dank den Titel von Jeff Hardy wiederbekommen hat, den World Heavyweight Titel. Also das fand ich auch schon sehr schockierend und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Bei mir schockierendst, ja gut, das war der schockierendste Moment zugleich fast schon. Schlechter Moment, ja, da muss ich mich eigentlich dem Günther anschließen, dass das, oder euch beiden anschließen, dass es das eine sehr, sehr schwere Entscheidung ist. Und da mir jetzt eigentlich nichts einfällt, ja, eigentlich die Wahl vom Leon gefällt mir sehr gut, weil das war ja schon schlimm. Vor allem, wenn Mickey James den Titel verloren hat, aber egal. Mhm. Aber dafür zieht Santino Marella ihren DDT. Das war wiederum lustig, aber ja. Das ist immer so eine Sache. Naja. Das war ja, glaube ich, auch der SummerSlam, als hier John Cena von Batista verletzt wurde. Ne? Mhm. Ach ja, schön. Und Triple H gegen den Great Khali. Irgendwer gegen JBL oder Shawn Michaels. CM Punk gegen JBL war das, glaube ich, um den World Heavyweight Titel. Sensationell auf jeden Fall. Ich meine, das sollten wir, wenn wir schon von SummerSlam und tollen Momenten sprechen, nicht vergessen. Es gibt vielleicht doch immer noch ein paar ganz junge. Schaut euch die Videotrailer an. Damals SummerSlam Goes Hollywood. Als das mit LA anfing, was ja jetzt so bleibt. Wie da die Filme nachgespielt wurden. Das ist absolut sehenswerte Unterhaltung. Ja. Stimme ich zu. So, dann haben wir ein Thema noch, nämlich gab es ja am gestrigen Tage, oder eher gesagt in dieser Woche, kam halt gestern zum Vorschein eine Ja, eine große Geschichte, oder ja, groß, man muss leider sagen, große Geschichte. Sport ist es schon. Also. Ja, denn im Sport ist ja natürlich sowas, muss man sich ja, verstecken sich viele Sportler vor ihrer, sagen wir es mal, sexuellen Neigung. Und ja, ein WWE-Superstar hat sich gemeldet, hat sich geoutet, nämlich der Primetime-Player Darren Young hat sich als homosexuell geoutet, hat direkt mal viel Zuspruch unter anderem von Fans bekommen, von Triple H, Vince McMahon, Stephanie McMahon, auch von Titus O'Neil, seinem Tag-Team-Partner und viele, viele andere, zum Beispiel auch Gregory bzw. Shane Helms und Chavo Guerrero über Twitter. Klar gab es einige Fans, die sich auch ein bisschen darüber lustig gemacht haben. Ist halt so heutzutage noch immer so. Und ja, da würde ich aber gerne mal von euch wissen, wie steht ihr zu dieser, man muss sagen, ja, als Sportler mutigen Entscheidung, dies publik zu machen? Leon. Ja, kann ich nicht meinen Hut groß genug zu machen, um den dann dafür zu ziehen. Das finde ich einfach unfassbar stark, denn dafür brauchst du echt dafür brauchst du halt einfach, ist es halt, man sagt ja immer, du brauchst dafür Eier in der Hose und das ist halt, die hat er bewiesen, denn das ist nicht verständlich, dass man sowas zugibt, vor allem in so einem Sport, im Fußball kennt man das ja, dass man da sehr zurückhaltend ist. Es gab wohl mal in England irgendeinen, der sich dann geoutet hat und dann wurde er da gemobbt und hat sich nachher umgebracht, also es ist ein heikles... In Holland auch? So auch, ja, letztens. Ja, also man sieht, das ist ein heikles Thema und von daher kann ich da meinen Respekt zollen und das 3000 Mal. Ich finde das einfach unfassbar stark, dass er sich geoutet hat und ich weiß nicht, ich denke nicht, dass er der Einzige ist, der da jetzt homosexuell ist und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt seinen Mut bewiesen hat und damit auch gleichzeitig seinen Mut auf, falls es denn welche gibt, andere homosexuelle Wrestler bei WWE oder bei TNA oder bei weiß ich nicht was übertragen hat, dass die sich auch outen und ich denke, das ist insofern vernünftig, weil man muss sich ja für sowas nicht schämen und falls es dann tatsächlich noch zu viele davon geben, die ihn dann irgendwie mit Chance besingen dann in den nächsten Ausgaben oder sowas, denke ich, ist das schon vernünftig, dass er dann da nicht alleine da steht, auf jeden Fall. Er hat die Unterstützung von dem Großteil der Fans oder er sollte eigentlich komplette Unterstützung von allen Fans haben, aber ich denke nicht, dass er ihn hat, weil es gibt halt immer Idioten und was noch viel wichtiger ist, er hat die Unterstützung, das hat man ja auf Twitter auch lesen können, von Vince McMahon und Co. und von daher alles richtig gemacht. Ja, also das ist eine Geschichte, die ist eigentlich längst überfällig, wird lange geredet, denn klar, allein die Statistik spricht ja dafür, dass es in allen Lebensbereichen, also auch im Sport natürlich, Homosexuelle gibt. Und ein paar haben es versucht. Ich kenne ein paar Beispiele aus Amerika, die allerdings erst nach Ende ihrer aktiven Zeit an die Öffentlichkeit getreten sind. Hut ab auch, klar, vor Darren Young. Allerdings sage ich, wenn, dann ist da die WWE schon die richtige Familie und die richtige Plattform. Hat man ja auch sofort gemerkt in den Reaktionen. Er hat den Schritt gewagt. Das geht, glaube ich, bei der WWE noch ein bisschen einfacher oder unproblematischer als zum Beispiel jetzt bei uns in der Fußball-Bundesliga. Da erwarte ich einfach keine Nachahmer, zumindest nicht in allzu naher Zukunft. Die Unterstützung ist da, vollkommen zu Recht, von allen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Jetzt kommt es wirklich auf die Fans an, denn die sind das Entscheidende. Das ist ja auch der Grund, warum man, glaube ich, hierzulande oder auch in Amerika in laufenden Ligen das nicht machen wird, weil eben die Fans dann der anderen Mannschaft, vielleicht sogar der eigenen, noch nicht so weit sind, das anzunehmen. Deshalb befürchte ich, ist die Gesellschaft da noch nicht so weit. Bei WWE könnte es, hoffe ich zumindest, anders aussehen, auch wenn, da habt ihr recht, ein paar idiotische Kommentare auch schon zu lesen waren, aber da wird die große Masse dann hoffentlich lauter sein und wird die Idioten überstimmen. Und ich finde es sehr gut. Ich freue mich jetzt auf aufs erste Auftreten, denn wie gesagt, jetzt ist das Publikum gefordert, sind die Fans gefordert. Und wenn dieser Schritt auch noch erfolgreich absolviert wird, dann gibt es vielleicht tatsächlich Nachahmer auch außerhalb vom Wrestling. Ja, Ist auf jeden Fall positiv, wenn man sich dazu dann bekennt. Ja, ich muss natürlich auch mehrmals meinen Hut in Richtung Darren Young ziehen. Ja, also sowas in der Öffentlichkeit dann preiszugeben als, ja, man kann ja sagen, weltbekannter Sportler, mutig und zugleich vorbildlich in Richtung anderer aktiver Sportler oder was auch immer, egal in welcher Rubrik. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das WWE-Universum im Großen und Ganzen darauf reagiert. Wird es irgendwie vereinzelte, verhöhnende Kommentare der Fans in den Hallen geben, bei Touren? Gut, auf Twitter und sowas, da ist das ja fast schon normal, dass da solche Kommentare kommen. Aber ich bin schon gespannt, wie das dann bei den Shows bei der WWE dann abläuft. Vor allem bei so einer Live-Show wie Raw, wo man ja nichts rausschneiden kann, so wirklich, oder kurz den Ton dann wegmachen. Schon interessant auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass sich dann noch weitere Menschen, Sportler melden, sofern sie homosexuell sind, denn ich meine, es ändert ja auch nichts an am Erscheinungsbild von Darren Young. Er ist weiterhin Teil der Primetime-Player, Teil der WWE, normaler Mensch wie andere auch, und man sollte ihn weiterhin unterstützen, sofern man denn auch ein Fan vom Wrestler Darren Young sein sollte, was ich zum Beispiel bin. Und ja, auf jeden Fall großen Respekt an Darren Young. Ja, und so haben wir jetzt alles abgearbeitet in, ja, ich glaube knapp, ja doch, ja, ja, circa etwas über einer Stunde. Ist ja jetzt gut durchlaufen. Ich bedanke mich bei dir, Leon, erstmal. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Und natürlich ein großer Dank gilt natürlich dem Günther. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Kein Problem. Gerne wieder. Ja, ich denke mal, das Angebot nehmen wir an in naher Zukunft. Und ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Am morgigen Samstag nehmen Leon und ich dann noch einen kleinen Wochenrückblick auf zu Raw, SmackDown und TNA Impact. Da war ja auch jetzt diese Nacht das Hardcore Justice Special. Einiges passiert und... Und ich sag auch was zu WXW. Ist ja morgen wieder. Ach ja, du bist ja da, stimmt ja. Ja, sicher das? Ja, das ist doch supi. Mit Carsten Beck. Ja, zweimal auch. Ach ja, sind ja Doppeltag, ne? Mhm. Naja. Und Axel Dieter Junior. Den wir ja übrigens ein Interview vor kurzem hatten. So. Dann sind wir jetzt komplett durch. Natürlich liken, abonnieren, folgen bei Leons Podcast Outside the Ring. Dann hat natürlich der Günther auch noch einen Blog, den Link oder die Adresse weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Weißt du sie auswendig, Günther? Günther Zapf Wrestling Blog, glaube ich. Günther Zapf.wordpress.com. Ich habe das gerade offen. Ah, gut. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr interessanter Artikel. Ist ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal ein Gastbeitrag erschienen. Und ja, ich muss mal da rein. Könnt ihr auch mal machen. Also, ja, das gerne auch, oder? Machen wir sicher jetzt öfter mal wieder. Das ist ja das Schönste, wenn man so ein bisschen diskutiert über verschiedene Themen. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zukommen. Dann natürlich könnt ihr noch meinen Blog besuchen. Ich habe ja auch kleinen Blog mit dem SummerSlam Countdown am morgigen Samstag, die letzte Ausgabe davon. Kleisis Blog, Blogspot, ach doch, .blogspot.com heißt es, glaube ich, aber ich weiß es gar nicht. Ja, doch. Ja, dann geht es unter anderem um das Match Dean Ambrose gegen Rob Van Dam und so weiter und so fort. Und natürlich liked uns Wrestling Replay auf Facebook. Ja, ganz normal Wrestling Replay in die Suchleiste eingeben. Dann sind wir auf Twitter @WReplay. Das W und das R sind dabei groß geschrieben und dann einfach E-Play dahinter. Und auf YouTube heißen wir dann auch Wrestling Replay zusammengeschrieben. Und natürlich geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl. Ich kann mich schon mal verabschieden, kann mich nur bedanken, dass ihr dabei wart wieder nochmal und dass ihr alle zugehört habt und freut euch auf jeden Fall auf den SummerSlam und ich denke mal, der Günther bekommt heute unsere Schlussworte. Oh, das ist ja eine große Ehre. Nee, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Bin jetzt sehr gespannt natürlich, wie das dann tatsächlich ausgeht. Nicht vergessen, um 1 Uhr einschalten, denn Kickoff-Show wird zu sehen sein erstmals in Deutschland und da sind ja illustre Gäste da und natürlich ein tolles Match. Demzufolge haben wir alle 4 fantastische Stunden vor uns, wünschen uns allen viel Spaß und würde sagen, bis demnächst. Ciao. First you gotta have a vision, reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know you can get there. One day, yeah, one day, yeah. Reach for the stars. First you gotta have a vision, reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know you can get there. One day, yeah, one day. When the sun sets, shines. Her Instagram pics stop time. Mascara running down her eyes. And she keep the pain aside. And while she looking at the stomach in the mirror, she ain't like the way she looks, so she got a tummy tuck for the summer. And that's Veronica, Veronica, we all wanted a piece of. She used to roam the block and I'll do anything with you to her. Cause hip hop got the toll on me. Instead of one time killing me softly. But welcome to the school where everybody keep his sword off. And dude took his own life, he didn't wanna get bullied no more. Young world, you gotta be strong. Just when you wanna give up, that's when the star is born. Reach for the stars, first you gotta have a vision. Reach for the highest, if you could see it, you could be it. And I know, you can get there. One day, yeah, one day. The stars. First you gotta have a vision, reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know you can get there. One day, yeah, one day. My brothers was the greatest debaters. They used to debate philosophy. Ever since Obama won, we've been having a tea party. And I missed the Jackson 5 with my daughter singing her ABCs. And now I'm sipping wine in the house, thinking of Amy. Teenage love, look at them whole hands. They're from the school of rock, battle of the bands. So if you ever down, listen to this song. You the one I'm singing about, the star is born. Reach for the stars, first you gotta have a vision. Reach for the highest, if you could see it, you could be it. And I know, you can get there. One day, yeah, one day. First you gotta have a vision, reach for the highest. If you could see it, you could be it. And I know you can get there. One day, yeah, one day. I know.